AR. Mach einen Anschlag. Go AR. Mach einen Anschlag. Mach einen Anschlag. Anschlag. In seinem alten Leben verkaufte er die Kinder, jede Sandkiste, Heroin und Wodka. Außerdem wurde gegen ihn bereits ermittelt. Wegen illegalem Handel mit Rosinen. We'll be right back.